Es ist keine einzige Geschichte bekannt von einem, der je glücklich wurde, indem er nach dem tieferen Sinn grub mit seinem Verstand. Wasserplanet von Hirnsuppe. Was in deinem Lach von Wettgeschäft und Unwind liegt. Vorwort. Mein Name ist Hektor Stubbendorf. Ich bin 47 Jahre alt, geboren am 6. August 1968 als der dritte Sohn von Hildegard, geborene Stackelberg, und Heinrich Stubbendorf in der Nähe von Recklinghausen. Meine Mutter war eine ausgebildete Stenografin, bevor sie mit meinem ältesten Bruder schwanger wurde, meinen Vater heiratete und sich fortan aufopferungsvoll um die Familie kümmerte. Mein Vater war Maschinenschlosser bei der Reichsbahn und nach seinem Willen sollte ich ebenfalls in diesem Bereich tätig werden. Stattdessen studierte ich Jura und begann zeitgleich eine Ausbildung bei der Polizei. Über meine Arbeit bei der Polizei kam ich dann schließlich erst in den privaten Sicherheitsdienst und bald darauf in den staatlichen Geheimdienst, wo ich 18 Jahre beschäftigt war, bevor die große Katastrophe über die Welt hereinbrach. Die folgende Erzählung ist eine Geschichte voll unglaublicher Ereignisse, und ich habe mich dazu entschlossen, sie in diesem Manuskript hier festzuhalten, damit für den Fall, dass unsere Leichen in diesem Bunker hier jemals gefunden werden, diese beschrifteten Papiere als Zeugnis der Dinge fungieren können, die sich bis hierhin ereignet haben. Eventuell können Sie auch dazu beitragen, das ein oder andere Rätsel zu lösen in Bezug auf die Frage danach, wie das alles überhaupt so weit kommen konnte. Obwohl ich es für überaus unwahrscheinlich halte, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch irgendwelche Menschen da draußen jenseits unseres Bunkers überlebt haben, will ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich vielleicht doch noch irgendwo Menschen unter der Erde befinden mögen, die über ausreichend Ressourcen verfügen, um dort geschützt überdauern zu können, bis das Unheil seinen Lauf genommen hat und dann vielleicht sogar irgendwann allmählich abzuklingen beginnt. Vielleicht werden Sie oder eventuell auch Ihre Nachfahren diese Seiten einst finden, wenn die kaputte Welt da draußen wieder bewohnbar geworden ist. Falls sie es jemals wieder sein wird. Die Prognosen dafür sehen leider sehr schlecht aus.